Hier spricht Lorenor Zorro. Ich bin gerade ziemlich schlecht drauf und würde eigentlich lieber pennen. Stattdessen muss ich dieses Interview führen und soll auch noch meine Spezialattacke rufen. Na gut, dann mache ich's halt. Monster Strike! So, zufrieden? Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Diesmal bei mir Uwe Thomsen. Unter anderem kennt ihr ihn bestimmt alle als Lorenor Zorro aus One Piece. Neuerdings hat er aber auch gesprochen in Blood Blockade Battlefront, einer der Hauptrollen, und zwar Zap. Hallo Uwe. Ja, hallo. Wir starten mit einer Frage, die ich schon des Öfteren mal gestellt habe. Habe ich gehört, so in den anderen Interviews. Wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Ich bin ins Studio gegangen und habe geredet. Nee, stimmt nicht. Also, ich war auf einer Schauspielschule in München und meine damalige Schulleiterin hatte vorher auch mal als Assistentin in einem Synchronstudio gearbeitet. Und zwar war das wohl bei der Synchron 80, die gab es damals noch. Und die hat mir dann irgendwann mal erzählt, dass sie da gerade Leute suchen oder jemanden suchen, ganz speziell für eine Rolle. Und das wurde dann, weil ich gerade Zeit hatte, im Gegensatz zu einem anderen Kollegen von der Schule, ich. Und seitdem war immer mal wieder ein bisschen was. Und was war dann so deine erste große Rolle? Oder du sagst, das war die erste richtige? Erste große, richtige. Gute Frage. Ich stelle nur gute Fragen. Ja, nee, das hat dann ein bisschen gedauert. Also, da waren dann viele kleinere Sachen dabei und viele Sachen, wo du erst hintergerafft hast, dass das ein bisschen was Größeres ist. Also zum Beispiel habe ich ganz am Anfang bei How I Met Your Mother mal eine Episodenrolle gesprochen. Was echt, das, ich glaube, das war in Folge 5 oder so. Danach kamen noch 300 weitere Folgen wahrscheinlich oder so. Also ich, nee, und Aber dann. damals war es noch nicht so bekannt wie Nee, nee, jetzt. nee. Also ganz, Ach so. da kam es dann gerade erst nach Deutschland. Das hatte ja am Anfang auch einen ganz undankbaren Sendeplatz erstmal. Am Wochenende, zu einer Zeit, wo eigentlich kaum jemand fernsieht. Und nee, aber dann ging das ja irgendwie richtig durch die Decke. Und das war es in Amerika ja auch schon gegangen. Das hatte dann nur relativ bald relativ wenig mit mir zu tun, weil ich dann erstmal eine Zeit lang aus München raus war und nicht mehr für Synchron zur Verfügung stand. Okay, Ja. dann hast du nur Schauspiel gemacht, oder? Ich habe in der Zeit Theater gespielt, ja. Recht ausgiebig, ja. Glaubst du denn, also wo ist denn deine Leidenschaft? Oder ist das schwer zu sagen? Ja, das ist schwierig. Also nee, ich bin einfach von Herzen gerne Schauspieler. Und ich habe irgendwie auch das Glück, immer die Projekte machen zu können, die mich selber auch reizen. Also es ist ganz selten mal passiert, dass ich irgendwas machen musste, rein weil ich die Kohle brauchte oder weil es jetzt halt gerade nicht anders ging in dem Moment und ich sonst nichts zu tun gehabt hätte. Meistens war es so, dass ich die Wahl hatte zwischen ein, zwei Sachen, die man jetzt machen könnte und fast immer war es dann so, dass ich bei einer Sache klar sagen konnte, ja, nee, da habe ich auch richtig Bock drauf und das Geld passt auch oder wie auch immer oder auch die sonstigen Konditionen. Und darum habe ich irgendwie das Glück, dass ich meistens Sachen mache, die mir auch echt Spaß machen und wo ich hinterher dahinter stehen kann. Und das ist auch relativ egal, ob das Theater ist oder ich drehe oder es halt synchron ist. Irgendwie passt das am Ende irgendwie immer einfach und ich bin glücklich mit dem, was mir so entgegenkommt. Spielt man denn anders auf der Bühne als vor der Kamera? Ja, schon. Also es ist technisch ein bisschen anders, aber prinzipiell gehst du vom selben aus. Also du spielst jetzt nicht in dem Sinne was anderes, du spielst es nur etwas ja, größer, keine Ahnung, ein bisschen übersteigert vielleicht. Also du musst ja irgendwie dafür sorgen, im Theater hast du ja ein bisschen andere Mittel, mit denen du arbeitest. Also ich meine, in der Regel bist du da jetzt auch nicht Mikrofon verstärkt, sondern du musst halt das ganze Haus mit deiner Stimme füllen. Das heißt, du bist von vornherein ein bisschen lauter. Du artikulierst ein bisschen klarer und so ein Kram, aber im Endeffekt spielst du eigentlich ziemlich das, was du auch vor der Kamera spielen würdest, halt nur mit anderen Mitteln. Es gibt nämlich also einige Hollywood-Schauspieler, die sagen, nee, ich mache nur noch Theater, so das Ganze vor der Kamera, das reizt mich nicht mehr. Ja gut, da musst du natürlich auch sehen, dass die Arbeit vor der Kamera, dass das eine riesige Industrie ist, die da dahinter hängt. Und ich kann schon verstehen, wenn da jemand irgendwann mal keinen Bock mehr hat, sich diese Maschinerie auszuliefern. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und wo tust du dich schwer? Naja, gut, ich tue mich immer leicht, wenn die Rollen relativ nah bei mir sind oder das so ein Kern hat, mit dem ich zumindest was anfangen kann. Was mir jetzt weniger leicht fällt, ist vielleicht. Also ich bin zum Beispiel kein Schauspieler, der, wie vor allem viele Frauen das da draußen können, auf Knopfdruck weinen kann. Ich verstehe ja nicht, warum diese Leute weinen, aber sie können halt weinen. Das ist ziemlich cool für sich. Ich kann das so nicht. Also ich brauche ein bisschen länger und muss das auch irgendwie fühlen oder so. Also das sind so die Dinge, die für mich immer so ein bisschen schwierig sind. Das geht dann, wenn wir jetzt über Synchron reden, ein bisschen leichter, weil du da jetzt nicht vor einer Öffentlichkeit stehst in dem Sinne, sondern halt nur irgendwie du und das Mikrofon neben dir vielleicht hoffentlich noch eine Cutterin und im Studio dann nur noch 2 bis 3 Leute hinten in der Regiekammer. Dann ist das eine relativ intime Situation und da kannst du dich dann auch relativ gut orientieren an dem, was dir das Original vorgibt. Und dann ist das ein relativ kleines Problem, weil da jetzt auch nicht jemand meine Tränen zählen kann oder so, ne? Also, die sieht man ja nicht. Die hört man nur im Idealfall. Aber auf Knopfdruck lachen kannst du. Ja, auf Knopfdruck lachen ist gar kein Problem. Also, es ist auch schöner, wenn man mir dafür einen Grund gibt, aber es geht auf Knopfdruck zu lachen. Das ist ziemlich easy, ja. Was ist denn für dich persönlich so der große Unterschied, wenn du reale Filme und eben Anime machst? Ja, es ist so ein bisschen was anderes. Also es fühlt sich anders an. Prinzipiell hast du ja erstmal keinen real existierenden Schauspieler, den du da vor dir siehst. Du hast zwar das Original, das auch ein Schauspieler hergegeben hat im Japanischen, aber das, was du siehst, ist halt eine gezeichnete Figur. Und wo es beim Realfilmsynchron vielleicht darum geht, diese Figur im Deutschen am Leben zu erhalten. So, also irgendwie das zu erhalten, was der im Original macht, ist es bei Anime für mich vom Gefühl her eher so, als müsstest du diese Figur nochmal neu wiederbeleben oder so. Weil du kannst gar nicht so genau das machen, was der im Original macht meistens. Dir stehen als Deutscher so ein bisschen andere Mittel zur Verfügung, weil du kannst jetzt nicht auf jede Figur, wie es die Japaner teilweise machen, bis zum geht nicht mehr drücken oder so. Also das fällt halt in deutscher Hörgewohnheit irgendwann mal auf. Auch wenn es dir auf der anderen Seite echt Möglichkeiten gibt, Sachen zu machen, die du im Realfilm nie machen könntest, weil es halt nun mal Zeichentrick ist und Anime gern übertreibt bis zum geht nicht mehr. Nee, also es ist, du hast zum Beispiel auch solche Grimassen, wie du teilweise bei Anime hast, gar nicht zu erfüllen im Realfilm-Synchron. Also insgesamt gibst du viel mehr Laute von dir vor allem auch. Und nee, also im Großen und Ganzen ist das halt ein unterschiedlicher Entstehungsprozess vom Gefühl her, wo ich bei Realfilm vielleicht einfach nur versuche, was wiederherzustellen, was der Kollege im Original gemacht hat, ist es bei Anime vom Gefühl her mehr so, ich versuche anhand von dem, was mir das Original bietet, die Figur wieder neu zu beleben oder so. Gibt es denn so eine bestimmte Rolle, wo du sagst, jetzt mal, wenn du die Wahl hättest, jeden Schauspieler oder so mal zu sprechen, gäbe es da sowas, wo du sagst, boah, das wär's, das hätte ich gern gesprochen oder das würde ich gern sprechen? Ja, da gibt es einiges. Also prinzipiell gibt es da einen Schauspieler, den ich echt gerne mal synchronisieren würde. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, wie er heißt. Der hat in IT Crowd mitgespielt zum Beispiel. Der hat recht viele Filme auch gedreht, so ein bisschen Comedy. Chris O'Dowd heißt der. Und ich habe den bisher, glaube ich, nur ein oder zweimal so synchronisiert gehört, dass ich dachte, ja, ist irgendwie okay. Aber wenn man den im Original kennt, dann braucht es doch ein bisschen was anderes und vielleicht bin ich da auch gar nicht so weit davon entfernt, das zu verstehen und das im Deutschen ganz gut wiedergeben zu können. Darum hätte ich da echt mal Bock drauf. Also eher doch eine relativ bodenständige Wahl von dir. Ja, noch, ja. Geht Kein noch. Johnny Depp. Naja, nee, was will ich denn Johnny Depp? Der Typ ist deutlich älter als ich. Also ich brauch ja schon auch einen Schauspieler, der relativ nah an mir dran ist und wo es mir nicht passieren kann, dass mir mein Schauspieler mal eben wegstirbt oder so. Das ist nichts gegen Johnny Depp, aber ich glaube, so in 30 Jahren wird es langsam knapp und da würde ich gerne auch noch was zu tun haben. Jetzt lass mal überlegen, was gäbe es denn noch? Also prinzipiell, das ist ja auch ein Comedy-Schauspieler, ne? Also Du machst gerne Comedy, ja, scheinbar. ich hätte echt Bock auf Comedy. Gerade auf britische Comedy sehr, sehr gern. Aber ich hätte auch, weißt du, was auch echt geil wäre, wäre so ein Schauspieler, so die Marke Bruce Willis. Ich meine, solche Filme werden heute nicht mehr gedreht, wo es einfach nur um eine 80er, 90er Actionreihe geht. Ja, so, Actionstreifen. ja, genau. Und Aber sowas wäre halt geil, weißt du, so ein Actionhelden, so ein Stammschauspieler, der halt Actionheld ist. So. Ich glaube, das käme mir ganz gut entgegen. Ja, wenn Seth Rogen nicht schon echt gut besetzt wäre, Ja. ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Es Ich meine, gibt ein Seth paar Leute, Rogen die ist jetzt ich. nicht der größte Action-Schauspieler. Nee, jetzt war ich wieder bei der Comedy, hast du recht, aber der kann auch Action, vertrau mir. nee, also prinzipiell und dann irgendwann halt mal so einen richtig guten Charakterschauspieler. Also darauf hätte ich auch echt Bock. Dafür darf ich gerne auch noch so ein bisschen 5 Jahre älter werden. Aber dann irgendwie so jemand wie Kenneth Branagh oder so, das wäre schon geil. Also du hast eine Menge Traumrollen, aber wir können ja mal über deine Rollen sprechen. Du bist nämlich Lorna Zorro in One Piece. Das ist Wie war es für wahr. dich denn überhaupt, die Rolle von Philipp Brammer zu übernehmen? Meine Lieblingsfrage. Nee, pass auf. Also das war ja so, dass die Serie sollte weitergehen und kurz vorher wurde der Film davor synchronisiert. One Piece Z hieß der, glaube ich. Und da hatte Philipp wohl geäußert, dass er, falls die Serie weitergeht, nicht mehr zur Verfügung steht. Was genau die Gründe dafür waren, weiß ich nicht. Soweit ich es weiß, ist es, dass er einfach nach 400 Folgen und 11 Filmen keine Lust mehr hatte, wenn man das so real betrachtet. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß ich nicht. Und dann war ich irgendwann bei der Rescue Film, die das jetzt übernommen hat, und habe quasi einfach bei anderen kleinen Filmen irgendwie ein bisschen was synchronisiert, damit die mich mal hören können, weil die kannten mich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann dauerte das so ein halbes Jahr oder so. Und dann haben die mich mal wieder für was eingeladen und mir dann bei so nebenbei eröffnet, so ja, du bist es übrigens. Okay, ja, cool, schön. Also es hat halt einfach ein halbes Jahr gedauert, weil da Toei Europe dahinter sitzt und die am Ende die Entscheidungen treffen zusammen mit der Produktionsleitung und nee, nach einem halben Jahr war es dann tatsächlich irgendwann. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Okay, krass, also Toei hat richtig ein Auge auf die deutsche Synchro, oder? Ja, also ist wohl zumindest bei den Hauptrollen so. Ich weiß nicht, wie genau da die Kommunikation verläuft oder wie genau die jetzt mich gehört haben, um darüber zu entscheiden, wer es wird und wer nicht. Aber ich weiß, dass die drin involviert waren, auf jeden Fall in dem Prozess. Hast du dich denn versucht, an ihm zu orientieren, an seiner sozusagen Interpretation von Zorro, oder hast du versucht, ihm was Neues mitzugeben, der Figur? Sowohl als auch, also für die ersten paar Folgen war tatsächlich erstmal so die Ansage und der Ansatz zu sagen, wir gucken jetzt mal, ihr klingt euch ja recht ähnlich, guckt doch mal, ob du das so hinkriegst, wie das bei Philipp wahrscheinlich in etwa geklungen hätte. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, kenne ich zwar die Arbeit von Philipp an der Rolle und weiß, wie sich das anhört, nur kann ich ja schlecht erahnen, was Philipp mit etwas gemacht hätte, was er noch nicht gemacht hat. Das heißt, ich kann das zwar irgendwo in einem gewissen Stil eine Zeit lang so machen, aber irgendwann kommen wir halt dahin, dass das was ist, was ich neu aus dem O-Ton mir abnehmen muss oder so. Also klar, das, was die Ähnlichkeiten zu Philipp sowieso sind, wird erhalten bleiben. Aber letztlich, so nach den ersten 10, 15 Folgen, die ich damals gemacht habe, durfte ich dann so mehr oder weniger das mit Zorro machen, was ich zusammen mit der Regie für richtig gehalten habe. Also ist das inzwischen jetzt vielleicht doch so langsam, aber sicher auch einfach mein Zorro. Was hältst du denn von One Piece im Allgemeinen und der Entwicklung deiner Figur? Also ich habe das am Anfang echt noch saugern geguckt. Also ich habe sogar schon die Manga gelesen, bevor das überhaupt hier rauskam. Ich habe die Serien gesehen, noch bevor sie hier in Deutschland rauskam. Aber ich muss zugeben, dass das so nach 200 Folgen oder so war, dass ich ein bisschen ausgestiegen bin erstmal. Und als ich dann wieder eingestiegen bin, so 2 Jahre später oder so, als ich wieder ein bisschen mehr Zeit hatte zu gucken, war ich erstaunt, dass es auf einmal gefühlt 400 Charaktere mehr gibt. Und dasselbe Gefühl hatte ich dann, als ich im Zuge, dass ich die Rolle gekriegt habe, dann auch wieder eingestiegen bin, gab es nochmal irgendwie 400 weitere Charaktere, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und komischerweise haben die auch gerade mehr Screentime als Zorro, aber das ist, muss sich dann jetzt wohl wieder ändern, wenn ich das richtig verstehe. Also es hat sich auf jeden Fall einiges getan an der Serie. Ich finde die cool. Ich finde nur, sie wird jetzt echt langsam, aber sicher immer abgefahren, ne? Und ich kann nicht mehr so ganz mit allem was anfangen, aber ich meine, ich bin eine echt coole Sache in einer echt coolen Serie, also ich werde mich nicht beschweren. Du sprichst ja auch in den TV-Specials, zum Beispiel Zorro natürlich, die jetzt neu aufgelegt wurden. Und da kriegst du ja auch jetzt sozusagen die Geschichte mit, zum Beispiel die Geschichte von Nami aus der Sicht von Zorro. Und du sprichst ja jetzt sozusagen das, was Philipp eigentlich schon gesprochen hat. Ja, das ist Ja. wahr, das muss nur in dem Fall sein, weil das ja neu animiert ist zum Teil, ne? Also da kannst Genau. du nicht einfach das wieder zurechtschneiden, was es damals von Philipp gab, und das muss auch nicht sein. Also zumal auch die Dialoge jetzt anders sind, als sie es damals waren. War das für dich denn auch so ein Blick zurück irgendwie? Ja, schon, zumal das auch echt noch in so eine Zeit fällt, wo ich die Serie selber geguckt habe. Ich wusste auch schon gar nicht mehr, wie groß Zorros Anteil zu dem Zeitpunkt auch ist, irgendwie innerhalb der Geschichte. Also auch wenn der sich ja erstmal von allen separiert, sobald er auf der Insel angekommen ist, hat der für die Handlung ja doch auch relativ viel zu tun in dem Special. Nö, also war auch echt ganz schön. Und ich finde, das ist auch eine der gelungensten Arcs, so aus der Zeit, wo ich es noch selber geguckt habe. Darum habe ich mich schon gefreut, das nochmal machen zu dürfen. Ne? Was macht dir bei One Piece am meisten Spaß? Die Zankereien mit Sanji vielleicht? Ja, die sind schon geil. Die sind schon geil. Aber an Zorro musst du bei Zorro fast alles lieben. Also ich finde auch seine Episoden mit Perona fand ich großartig, wo er eigentlich immer nur auf der Suche nach dem Ausgang durch dieses Schloss irrt und in irgendwelche Teddybär-Kostüme gepackt wird. Also wenn er auch wirklich einfach vor sich hin keift, ohne Sinn und Verstand, das ist auch echt lustig. Also aber ansonsten, ich meine, klar, die coolen, markigen Attacken, das Kämpfen, das ist schon auch geil. Also davon abgesehen ist er jetzt relativ einsilbig, der schläft ja viel, aber nee, also ich mag Muss den viel schon gern. schnarchen im Ja, Studio. ich schlafe die Hälfte der Zeit. Was hältst du denn davon, dass One Piece jetzt auch speziell in Deutschland wieder so ein bisschen den zweiten Frühling erlebt? Jetzt kommt demnächst One Piece Gold, lief schon im japanischen Original und soll ja auch demnächst auf Deutsch ins Kino kommen. Die Karten waren relativ schnell weg, also der Film war auf jeden Fall auch ein Erfolg in Deutschland. Wie stehst du dem entgegen? Ach du, ich find's ganz geil, weil erstens mal bin ich der Meinung, war an der Zeit. Also ich verstehe auch nicht, warum die Serie so lange gar nicht lief bei uns. Aber kann mir jetzt ehrlich gesagt ja nur recht sein irgendwie. Sonst wäre ich vielleicht nicht dabei, wenn es direkt weitergegangen wäre. Ich finde, die Serie hat das durchaus verdient, so einen gewissen zweiten Frühling zu kriegen. Jetzt muss man vielleicht auch mal ein bisschen abwarten, wie lange dieser zweite Frühling anhält. Aber prinzipiell finde ich das ganz geil. Also auch, dass wir es schaffen, jetzt mit den Filmen und Specials eigentlich echt immer ziemlich up to date zu sein. Wer hätte das vor 5 Jahren noch gedacht? Definitiv. Bei Dragon Ball Z Resurrection F wurden die Synchronsprecher bei der Kinopremiere eingeladen, dabei zu sein und Fragen aus dem Publikum sich anzuhören. Wärst du bei One Piece Gold theoretisch für sowas offen? Auch du, prinzipiell, wenn ich Zeit habe, immer. Ich meine, ich fahre ja auch gern zu so Veranstaltungen wie der Animagic und lass mir da Fragen stellen, mit denen ich nicht rechne oder ne, sitze da rum und unterhalte mich mit den Leuten. Aber prinzipiell, warum nicht? Ne, ich kann mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen, dass das bei uns stattfinden wird, aber wer weiß, ne? Also wenn es soweit wäre, ich wäre dem nicht abgeneigt, wenn ich Zeit hätte. Du hast jetzt schon die Animagic angesprochen, da warst du als Stargast für KSM und Blood Blockade Battlefront. Stargast, dann ist es sogar Ja, Stargast. als deutscher Stargast neben Felix Mayer. Ja. Und das lassen wir jetzt auch so stehen. Okay. Da brauchst du Okay, dich gar nicht ich nehme das rausreden mal so jetzt. hin, ja, ich nehme das Ja, mal so da hin. brauchst du dich jetzt noch nicht rausreden. Wie war das für dich so? Der direkte Kontakt mit den Fans, Autogramme schreiben, Fragen beantworten, das ganze Panel. Hat's Ja, Spaß gemacht? War war es geil. stressig? War geil. Also prinzipiell, ja gut, nochmal Entschuldigung an alle, die schon ganz pünktlich bei der Eröffnungssignierstunde waren. Felix und ich waren es leider nicht. Wir kamen eine Viertelstunde zu spät. Fing das erstmal mit einem gewissen Stress an. Aber clevererweise hat man mich dann für diese Signierstunde neben einen Zeichner gesetzt, der sich sehr viel Zeit gelassen hat mit seinen Zeichnungen. Das heißt, ich hatte ganz viel Zeit, die Autogramme wieder aufzuholen. Also letztlich hat sich's bei ihm auch gestaut, aber war schön, war schön. Nee, prinzipiell fand ich es ganz geil, auch die anderen Ehrengäste kennenzulernen. Wir saßen beim Panel ja auch mit unserem Charakterdesigner von Blood Blockade Battlefront zusammen, mit dem ich mich jetzt nicht so viel unterhalten habe, zugegebenermaßen, weil es dann doch so ein bisschen, ich will mich da nicht beschweren, aber es gibt so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt die japanischen Ehrengäste und es gibt die deutschen Ehrengäste und beide haben so viel miteinander jetzt nicht unheimlich zu tun, was ein bisschen schade ist, aber gehört vielleicht auch dazu. Weil, gut, klar, die haben jetzt halt auch nicht immer ihren Übersetzer gerade parat oder so, ich weiß das ja nicht. Jedenfalls, nee, das Panel war cool. Ich persönlich habe auch die Signierstunden genossen, auch wenn man sich dann doch wundert, was einem dann manchmal noch so alles vorgehalten wird. Also, Zum Signieren. ja, genau. Zum Beispiel. ja. Nee, also da kamen auch Leute an mit Sachen, die sind wirklich gefühlt, ja, nicht nur gefühlt, teilweise wirklich schon Jahrzehnte her. Also, ich weiß nicht, da kam jemand wollte In a Distant Time signiert haben oder Seki Mats Darling oder so. Die Ich Sachen wollte gerade fragen, ob da sind jemand kommt mit Seki uralt. Mats Darling. Ja, eben, da kam wirklich jemand mit Seki Mats Darling. Und das ist wirklich lange her. Also, es gibt wenig, was bei mir noch wesentlich länger her ist. Da wären wir dann bei so Sachen wie Furikuri oder was so ziemlich das erste war, was ich gemacht habe. Aber nee, also das ist echt lange her. Das waren auch die ersten wirklichen Hauptrollen und so dann damals. Also, das ist schon ganz cool zu sehen, dass es noch Leute gibt, die das zu Hause haben. Ein bisschen mehr gefreut hätte ich mich über Leute, die mit Voltron angekommen wären, aber Man waren kann ja leider nicht nicht alles da. haben. Ja. Naja. Nee, war wirklich schön. Also auch, weil du dann ein bisschen Zeit hattest, dich mit den Leuten zu unterhalten. Der Synchro-Workshop war auch echt witzig, wo man echt auch nochmal feststellen durfte, dass unter den Leuten da draußen irgendwie auch so ein paar Leute sind, die halt doch verstehen oder sich. Also erstens mal ist es schön, dass es Leute gibt, die sich wirklich dafür interessieren, wie unser Arbeitsalltag aussieht und das mal ausprobieren wollen. Und ich und Felix haben auch versucht, davon ein möglichst realistisches Bild wiederzugeben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, aber nee, und am Ende siehst du dann halt doch, dass es irgendwie so unter den Fans dann halt ab und zu auch mal so kleine Talente gibt, die das tatsächlich irgendwie nicht zum ersten Mal machen und irgendwie doch auch was können anscheinend. Schauen wir mal, was aus den Leuten noch so wird. Es gab ja auch ein Screening von Blood Blockade Battlefront. Haben sich die japanischen Gäste eigentlich zur Synchro geäußert? Ich glaube. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, dass unser japanischer Ehrengast das in dem Moment gar nicht gesehen hat beim Screening, weil er da noch nicht da war. Er meinte aber während dem Panel, dass er sich freut, sich das anzugucken und hat uns gefragt, inwieweit wir uns denn mit unseren Rollen identifizieren könnten oder so. Was Felix jetzt nicht so ganz eindeutig beantworten konnte. Aber ich musste zugeben, ich fühle mich mit Sapp dann doch ziemlich wohl. Also da kommt mir schon einiges recht bekannt vor, auch wenn es nicht in dem extremen Ausmaß ist, vielleicht. Können wir direkt mal drüber sprechen? Wie war denn so die Rolle für dich, die Serie? Ziemlich geil. Also, das ist ein cooler Typ. Der ist fast sogar noch ein bisschen. Also, es ist ja derselbe Sprecher wie bei Zorro im Original. Was schön war, weil es mir dadurch vertraut war, so ein Stück weit. Aber der machte halt echt auch nochmal ganz andere Sachen. Und das ist halt echt ganz geil, weil du dich auf einmal so aufgefordert fühlst, das auch zu machen. Und so sehr du irgendwie glaubst, du hast den Typen im Original vielleicht durchschaut, so sehr hat er mich da jetzt echt nochmal überrascht und hat echt ein paar geile Dinge rausgehauen. Und es hat echt Spaß gemacht, dem Versuchen nahe zu kommen. So, und ich glaube, das Ergebnis ist doch auch ziemlich ordentlich. Also ich bin mit dem meisten, was ich jetzt selber, ich habe noch nicht alles gesehen, selber gehört habe, doch auch zufrieden. Also klar, über Kleinigkeiten kannst du dich immer streiten, aber ja, mein Gott, man steckt ja auch nicht bei allem dahinter. Eine andere große Anime-Rolle von dir war Shiro Ashiya in The Devil is a Part-Timer. Dort konntest du dein Comedy-Talent unter Beweis stellen. Wie hat's dir gefallen? The Devil is a Part-Timer war großartig. War auch schön, weil, weißt du, ich konnte da am Schluss dann tatsächlich auch mal schreiben für die Serie. Das war mein erstes Dialogbuch und professioneller Art. Und ansonsten ist das einfach eine geile Serie. Und das war auch eine Rolle, so wie ich sie jetzt auch nicht jeden Tag zu sprechen bekomme. Und das war ein super Team. Du hast Leute wie Daniel und Timo, mit denen du da arbeiten darfst. Und das hat halt echt Bock gemacht. Also, The Devil is a Part-Timer, sollte irgendjemand da draußen sitzen und das hören und Japaner sein und den Scheiß produzieren, dann, ey, Alter, bitte mach eine zweite Staffel. Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass japanische Produzenten meine Interviews hören? Ja, ich weiß nicht, wie groß deine Zielgruppe ist, aber du hast es in der Hand jetzt, Tom, ne? Ja, stimmt. Ich werde es jetzt verbreiten. Also alle, die das jetzt hören, können eine Petition starten. Wir wollen eine zweite Staffel in Deutschland. Jawohl. Und natürlich die, die das nicht wollen, die sollten sich auf jeden Fall die erste Staffel anschauen, denn dann wollen die es. Ja, Sehr gut, sehr gut. dann Ja, wollen die hast du es. schön gesagt. Danke. Zum Abschluss, generell Anime, was hältst du davon? Das ist eine sehr oft gestellte Frage von den Fans gewesen. ja, du, ich hab früher echt viel geguckt. Also, so wie ich selber noch so zwischen 16 und 22 habe ich echt viel geguckt. Aber ich muss zugeben, dass, also es ist damals so ein bisschen abgestorben, als ich halt von zu Hause ausgezogen bin und meine Ausbildung gemacht habe. Die war jetzt in München und damit nicht gerade billig und damit hast du nicht permanent Geld, um dir Manga oder Anime zu kaufen. Und dann bleibt es halt so ein bisschen auf der Strecke auch, weil du die Zeit dann irgendwann nicht mehr hast. Und dann kannst du irgendwann nur noch das gucken, was im Fernsehen läuft. Und dann stellst du plötzlich fest, dass das, was da so im Fernsehen läuft, dich eigentlich gar nicht mehr interessiert. Weil es halt nichts gegen Digimon, aber halt nur noch Digimon gab. Und das war irgendwie nicht so meins. Und stelle ich jetzt halt heute fest, ich würde zwar schon noch Sachen gucken, also ich habe jetzt auch irgendwie so ein paar Sachen auf der Liste wie Attack on Titan oder so, wo ich dann weiß, okay, das wird mich ansprechen, aber das sind heute halt echt nur noch ganz wenige Serien und ich weiß nicht, weißt du, früher hattest du Filme wie Akira oder Perfect Blue, Blood the Last Vampire, Vampire Hunter D, den ganzen Kram und die sind halt und auch Ninja Scroll, also wenn du noch älter gehen willst und das sind halt alles so Sachen, die kriegst du heute in der Form nicht mehr und irgendwie spricht mich inzwischen nur noch ganz, ganz wenig von dem an, was aktuell so auf unseren Markt kommt, wobei ich zugeben muss, dass ich auch nicht alles mitkriege. Das waren jetzt auch relativ erwachsene Serien, die du angesprochen hast. So Ja, die gibt's irgendwie Satoshi kaum noch. Kon, Perfect Blue zum Beispiel. Ja. Ja. Die Anime-Community ist generell auch immer sehr, sehr kritisch, was deutsche Synchros angeht, beziehungsweise schießt auch öfter mal übers Ziel hinaus. Wie stehst du dem als Sprecher entgegen, wenn du direkt betroffen bist? Ich hatte ja Prallt irgendwie. das an dir ab, oder? Naja, inzwischen schon. Inzwischen schon. Aber ich hatte am Anfang echt, glaube ich, noch kein so großes Bild davon, was das jetzt bedeutet, wenn du zum Beispiel Zorro übernimmst und irgendwie alle Philipp heißen und ihn nicht lieben. Und dann gibt's Videos auf YouTube, wo mich auch irgendwie YouTuber-Kollegen von dir interviewen und darunter steht dann auf einmal in tausenderlei Varianten entweder RIP Philipp Brammer oder dann in Bezug auf mich, seine Stimme ist hässlich, bitte hören Sie auf. Oder verbrennt ihn. Ich glaube, verbrennt ihn war das Äußerste. Wo du halt auch sagst, so, ey, komm, was ist denn los? Was habe ich euch denn getan? So, aber inzwischen stehe ich da, glaube ich, echt drüber. Also klar, ich freue mich dann mal, wenn irgendwie was echt Nettes kommt. Ich freue mich vor allem drüber, wenn da halt mal jemand irgendwie was wirklich Intelligentes schreibt, was du jetzt irgendwie nicht so auf den ersten Blick bemerkst oder so, wo ich dann das Gefühl habe, da hat sich jemand ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt oder so. Aber das sind leider echt nur so die ganz seltenen Fälle. Darum, ich nehme das wahr. Leute, glaubt nicht, ich würde auch nicht fast alles lesen, was da draußen über mich geschrieben wird, weil ich ein furchtbarer Egomane bin. Von daher, Ja. ich lese das. Also entweder ihr kriegt das mal klar oder ihr versucht weiter irgendwie so einen Scheiß zu schreiben. Es ist mir echt egal. Aber ich lese das. Uwe sieht alles, Leute. Uwe sieht alles. Macht euch das bewusst, bevor ihr irgendwas auf Facebook postet. Ja, Ne? auf Facebook, da Vielleicht. stehen auch eure Namen. Also macht das ruhig. Ich lese das. Uwe liest und kommt mit seinen drei Schwertern vorbei. Ja, ich habe meine drei Schwerter, Mann. Kommen wir mal zurück zu was Positivem oder auch was Negativem. Gibt es denn besondere Erlebnisse, die du mit dem Synchron oder dem Schauspiel verbindest? Unzählige. So viele, dass ich es jetzt gerade gar nicht groß aufzählen kann, weil das auch relativ schwer zu erklären ist, was den Moment dann so besonders gemacht hat. Weil du halt ganz oft dann irgendwie so Erlebnisse hast, die irgendwie ganz stark mit dem Entstehungsprozess von so einer Inszenierung zu tun haben oder so. Wenn wir jetzt von Theater sprechen, das ist sowas, was du ganz schwer vermitteln kannst. Weil dann hast du so deine Insider und du lachst plötzlich über Sachen, über die irgendjemand anders gar nicht lachen könnte, wenn er die Situation dazu nicht versteht. Aber ich weiß nicht, beim Synchron in letzter Zeit muss ich echt sagen, dass ich irgendwie habe ich Glück. Ich jetzt mal abgesehen davon, dass ich echt coole Rollen kriege ich teilweise Leute zu sprechen, die du jetzt auch nicht alltäglich sprichst. Also ich habe neulich einen der Backstreet Boys gesprochen, weil der so einen Gastauftritt bei einer Sitcom hatte. Wie hieß er denn noch gleich? Brian war es, glaube ich. Oder ich habe jetzt letzte Woche Chris Klein synchronisiert, den man noch aus den American Pie-Filmen kennt, der Typ, der dieser Lacrosse-Spieler, der ganz am Anfang in dem Auto sitzt mit seiner Freundin, die älter ist als er, und er sagt: Komm, Baby, blas mir ein. Das war nicht ich, aber ich glaube, man erinnert sich noch an den Typen und den durfte ich jetzt letzte Woche auch für den Sitcom synchronisieren gegenüber von Rob Lowe und das ist, weiß ich, dann hast du so Filme wie wo ich echt nur eine ganz kleine Rolle habe bei Nice Guys oder so, wo du auf einmal direkt Szenen mit Russell Crowe und Ryan Gosling hast, was schon ganz cool ist. Oder du sprichst im neuen Julia Roberts Film und so ein Kram. Nee, also ist schon ein schöner Job, muss ich sagen. Wenn du was synchronisiert hast, guckst du dir das dann auch gerne mal im Nachhinein an oder schaffst du es vielleicht gar nicht oder hast nicht immer Interesse dran? Wenn ich es hinkriege, gucke ich mir das schon immer sehr gerne an. Also prinzipiell auch, weil ich wissen will, wie es denn geworden ist. Ich habe leider nicht immer Gelegenheit, weil du es nicht immer mitkriegst, wann es läuft. Klar, das steht da mitunter auch noch in der Mediathek, aber die musst du auch erstmal finden und wissen. Und da ist es dann auch nur für eine Woche oder so. Also es passiert inzwischen doch immer häufiger, dass ich es nicht mitbekomme und es dann nicht sehe. Aber das, ja. Das heißt, das Allermeiste. Ne, das Wichtigste kriege ich dann schon noch mit und gucke es mir an. Gab's denn, du hast gesagt, du hast immer sehr viel Glück mit deinen Rollen, fühlst dich daran ziemlich wohl. Gab's denn aber auch mal das Gegenteil, also dass du wirklich gedacht hast, Mensch, hier bin ich total fehlbesetzt gerade? Ja, klar. Ich habe auch schon 10-jährige Jungs synchronisiert und das ist, sagen wir mal, ein paar Jahre her und auch damals schon klang ich nicht so viel anders als heute. Also kannst du dir vorstellen, wie das in etwa geworden ist. Es gibt schon auch Sachen, wo ich dann dastehe und mir denke so, ey Leute, wenn ihr halt irgendwie eher 2 Schritte weiter denkt, dann denkt ihr an wen anders als mich. Aber auf der anderen Seite passiert es mir jetzt, also das sind dann, also weißt du, das, was ich gerade meinte, das passiert dann irgendwie im Ensemble oder so, wo dann halt irgendwie ich dummerweise die Jüngste bin und dann diesen kleinen Jungen machen muss. Aber das ist, passiert sehr, sehr, sehr selten. Also normalerweise, und das muss ich echt sagen, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden damit, wie ich besetzt werde. Gibt es denn ein bestimmtes Genre, was du am liebsten sprichst? Du sagst, ich bin immer gerne der Typ, der in Horrorfilmen als erstes abgestochen wird oder so. War ich auch schon, aber nee. Also da wäre ich dann vielleicht, glaube ich, lieber der Schlechter oder so. Aber ja, Genre, ja, Comedy. Ich mache gern Comedy. Ich mache eigentlich fast alles ziemlich gern. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Liebesschnulze schlechthin, aber auch das kann man mal machen. Also nee, als Schauspieler ist das ja auch was anderes, als wenn ich mir den Film selber angucke. Also da habe ich dann einfach die Gelegenheit, eine Rolle zu spielen. Und die würde ich vielleicht dann in der Form, wie ich sie synchronisiere, auch in allerseltensten Fällen drehen oder auf der Theaterbühne spielen. Von daher ist schon auch jeder Synchronjob eine Gelegenheit, was zu machen, was man sonst nicht machen würde. Es gibt ja auch generell auch Schauspieler, die jahrelang eine Rolle verkörpern, die eigentlich gar nicht mehr mögen. James Bond zum Beispiel. Ja, also da hast du es ja dann ein bisschen bequemer. Ja, du, also unter den vielzähligen Rollen, die man da so spricht, ja gut, ich meine 20%, lass mal 20% Auswahl sein, dass irgendwie der irgendwie nichtssagend oder langweilig ist oder nicht so richtig zu dir passt, aber im Großen und Ganzen kann ich zumindest ziemlich zufrieden sein. Sprichst du denn lieber die Helden oder die Bösen? Na, nee, eigentlich beides ganz gern. Wobei die Bösen schon noch ein bisschen mehr Spaß machen. Und das kommt ja doch auch relativ häufig vor, dass ich nicht der Gute bin. Nee, es ist schon cool. Also so eine ganz kleine Präferenz für den Bösen vielleicht. Glatter, langweiliger Held sowieso nicht, kriege ich irgendwie auch nicht angeboten. Aber so Held mit Ecken und Kanten geht schon auch klar. Ne? Macht schon auch Spaß, Wurdest du denn schon mal erkannt? Anhand deiner Stimme auf der Straße, jetzt nicht Anhand gerade auf einer meiner Stimme auf der Messe. Straße, auf der Messe, ja, nee, also auf der Messe tatsächlich auch nicht anhand meiner Stimme anscheinend, aber sondern anhand von dem Namensschild. Aber ist schon praktisch, wenn da drauf steht Ehrengast, dann wissen auch alle Leute, dass du wichtig bist. Aber nee, jetzt lass mal überlegen. Also jetzt nicht anhand meiner Stimme, nee. Also irgendwie, wenn mal was gelaufen ist, wo ich gedreht habe oder so, dann passiert das mal, dass ich dann irgendwie angequatscht werde. Aber komischerweise ist das dann meistens schon wieder beim nächsten Dreh, wo sie mich fragen, so sag mal, hast du nicht? Ah ja, doch, ja, war ich und so. Aber in dem Sinne, dass mich irgendwie der Bäcker jetzt beim Brötchen holen anquatscht und sagt, so, warten Sie mal, Ihre Stimme habe ich doch schon mal gehört. Das passiert bis jetzt nicht, nee. Und dann sagst du, ich bin Lauren not Zorro. Ich bin Lorin Ozzoro und der Taxifahrer wird sagen, ah ja, genau, schaue ich jeden Tag. Ja. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon wirklich so eine Serie oder einen Film entdeckt? Oder irgendwas, wo du sagst, boah, das ist ja echt voll der Geheimtipp. Hätte ich daran nicht Ja. gearbeitet, hätte ich es vielleicht nicht geschaut? Ja, tatsächlich. Also, was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, war eine Krimiserie namens Hinterland. Ich glaube, die heißt in der deutschen Fassung Inspektor Matthias. Da war ich für die zweite Staffel im Studio und kannte das bis dahin auch gar nicht, weil ich auch gar nicht so der riesen Krimi-Fan bin. Aber ich habe das dann, also das, was ich davon im Studio gesehen habe, hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil ich da auch einen großartigen Schauspieler zu synchronisieren hatte und das auch alles nicht so easy war und wir uns da echt auch, ja, was heißt Zeit genommen haben, aber halt doch auch dafür darauf geachtet haben, dass das möglichst genau gearbeitet ist. Und dann fällt dir halt nebenbei auch noch so auf, wie gut das eigentlich gedreht ist. Nee, doch, also das fand ich ziemlich gut. Und das, da hatte ich vorher noch gar keinen Begriff von. Oder auch so Sachen wie Bitten oder so. Ist auch so eine Serie, Werwolf-Serie irgendwie, von der hatte ich vorher noch gar keinen Begriff. Und die ist zwar echt ziemlich abgedreht, aber die ist in den Details irgendwie echt gut besetzt und gespielt. Also du hast dann irgendwie immer auch so Figuren, die so ein bisschen das wieder ins Realere ziehen und das auf einmal total erden. Und irgendwie doch, die Serie ist mir sympathisch, muss ich sagen. Wie läuft denn so eine Anfrage ab, wenn dich jemand als Sprecher buchen möchte? Ziemlich einfach. Ich kriege einen Anruf, werde gefragt, ob ich Zeit habe und ob ich Bock drauf habe. Und dann sage ich ja oder nein. War dir denn schon mal was wirklich peinlich beim Sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Hatten wir ja schon, du stellst nur gute Fragen, aber ja, gut, also gab es jetzt nicht so viele Beispiele. Also, vielleicht, als man noch ein bisschen jünger war und in dem Sinne peinlich. Ich bin halt echt ziemlich schmerzfrei. Also, ich muss zugeben, es gibt Sachen, wo ich dann auch davor stehe und mich frage so: Hä? Was zum Teufel mache ich hier eigentlich gerade? Aber so richtig peinlich? Jetzt lass mich echt mal überlegen. Ja, keine Ahnung, also. Vielleicht, wenn du mit einer Kollegin zusammen im Studio stehst und aus heiterem Himmel kommt im Film, ohne dass du mit gerechnet hast, irgendwie eine Sexszene vor. Und du bist dann zusammen dabei, die zu synchronisieren. Auch da bin ich jetzt relativ schmerzfrei, aber viele Kolleginnen sind es nicht. Und das kann dann mitunter ein bisschen unangenehm werden. Aber naja, passiert halt. Wenn du ins Studio kommst und dir liegt das Buch vor, du hast die Regie, bemerkst du denn da schon so ein bisschen auch qualitative Unterschiede? Ja, klar. Also, so Oder wie achtest du ich. drauf, anders gefragt? Ja, gut, es fällt dir dann halt früher oder später auf. Also, zum Beispiel so beim Buch oder so, wenn das nicht richtig gut ist, dann merkst du das bei den Aufnahmen sehr deutlich. Dasselbe gilt für eine Regie. Da ist auch nicht jeder gleich gut, leider. Oder du harmonierst auch nicht mit jedem gleich gut. Und du raffst eigentlich relativ schnell, ob du auf derselben Wellenlänge liegst, was jetzt die Figur angeht, die du da zu sprechen hast oder auch nicht. Naja, aber prinzipiell beschwere ich mich jetzt selten, weil ich in einer Stadt wie München hauptsächlich meinen Beruf ausübe und der Qualitätsstandard da schon ziemlich hoch ist, muss man echt sagen. Also da erlebst du anderswo ganz andere Sachen, aber das ist auch immer so eine Frage des Budgets und die Leute, die dann dahinter stecken, können mitunter gar nicht so unheimlich viel dafür, weil sie ganz wenig Zeit hatten oder was weiß ich. Aber du gerätst schon manchmal in Situationen, wo du im Studio jetzt denkst, ja gut, das hätte halt irgendwie ein bisschen reibungsloser laufen können oder Mensch, das Buch hätte irgendwie schöner sein können an der Stelle. Was gerade, wenn du Comedy-Sachen hast, dann einfach echt wichtig ist. Oder du hast dann so Dialoge, wo du überhaupt nicht verstehst, was du da selber sagst, weil die irgendwie so geschrieben sind, dass sie sich einfach, das mag richtig übersetzt sein, aber so spricht halt dann keiner oder so. Und wenn dir der Text beim Lesen schon Probleme macht, wie sollst du ihn dann noch irgendwie vernünftig spielen, ne? Also da muss halt, wenn dann da jemand sitzen, der es dir richtig gut erklärt und dich da durchführt, aber das ist dann halt in solchen Fällen öfters auch mal nicht gegeben. Aber letztlich kannst du nur gucken, dass du selber einen möglichst guten Job machst. Also wenn die um dich herum das jetzt nicht so drauf haben oder so, da möchte ich mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich da frei von Fehlern wäre oder so, überhaupt nicht. Also es gibt nur auch Jobs, die liegen dem einen mehr als dem anderen und dann ist das halt ein bisschen blöd, wenn vielleicht der andere den Job kriegt und dem, der nicht so liegt. Und dann wirst du auch feststellen, dass das am Ende nicht so das Ergebnis gibt, das sich alle vielleicht gewünscht hätten. Inwiefern bringst du dich dann selber mit ein? Sagst du dann vielleicht so, ah, können wir das vielleicht mal so machen? Oder ist das oft... Ja gut, da bin ich insofern ein bisschen vorsichtig, als wenn ich jetzt, in den Fällen ist das aber auch nie ein Problem, wenn der Regisseur auch selber das Buch geschrieben hat, dann werde ich dem jetzt relativ wenig reinquatschen, weil dann hat er sich was dabei gedacht. Der kennt das dann viel besser als ich und dann hat das seine Richtigkeit. Ist mir auch echt noch nie passiert, dass ich bei einem Regisseur Aufnahmen hatte und sein Buch nicht zumindest gepasst hätte. Also klar kannst du dich jetzt noch geschmäcklerisch drüber unterhalten, ob du nicht vielleicht ein bisschen eine andere Übersetzung gemacht hättest für den einen oder anderen Begriff. Aber wenn da jemand Regie macht und das Buch gleichzeitig auch noch macht, dann kannst du davon ausgehen, das hat ziemlich viel Hand und Fuß. Ein bisschen unglücklich kann es dir passieren, wenn das halt nicht von dem Regisseur ist, das Buch, und das Buch von irgendjemand völlig Fremden kommt und weder Regie noch Sprecher noch Schnitt irgendwie so richtig viel mit dem Buch anfangen können, weil es irgendwie, keine Ahnung, asynchron ist oder du halt nicht raffst, was Phase ist. Ja, mein Gott, aber Fehler passieren. Du musst halt nur gucken, dass du am Ende irgendwie halbwegs sauber aus der Sache wieder rauskommst. Also sind, glaube ich, noch relativ wenig Produktionen in meiner Mitarbeit entstanden, wo du im Studio gemerkt hast, oh Scheiße, das geht hier voll in die Hose. Aber man hört so Sachen und man kriegt auch so Sachen mit, die guckst du dir an, die sind einfach nicht gut. Ich finde, da darf man von der deutschen Synchronfassung schon ein bisschen mehr erwarten, oft. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben, der nichts mit Schauspiel zu tun hat? Klar, gibt ja genug. Also, nein, ich habe auch während meiner Ausbildung gejobbt oder auch hinterher nochmal gejobbt und ich halte mich dafür relativ bodenständig. Also ich betrachte es als ein unheimliches Glück, meinen Job so machen zu können, wie ich ihn mache und dafür auch noch ganz gut bezahlt zu werden und davon leben zu können. Aber wenn ich irgendwann wüsste, dass das geht nicht mehr aus irgendeinem Grund, dann gäbe es da draußen auch noch genug andere Jobs, die man machen könnte. Also ich glaube, dass das eine ganz gesunde Einstellung ist, weil prinzipiell ist es einmal Schauspielern nun mal nicht immer vergönnt, dass man noch den großen Durchbruch erreicht, und ohne den großen Durchbruch, da geht es gar nicht mal so sehr ums Berühmtwerden, sondern da geht es einfach darum, ohne den großen Durchbruch verdienst du nicht das Geld, dass es es wirklich wert wäre, sich dafür so aufzuopfern, wie du es tun musst, um den Erfolg zu haben. Ich mache den Job, wie gesagt, gern, aber es gibt genug Gründe, weswegen man es anderen Leuten nicht unbedingt empfehlen müsste oder so. Keine Ahnung. Was machst du denn neben deinem Beruf am liebsten? Leben, ja, leben, leben, Zeit für mich haben, mich mit Freunden treffen, Zeit für Privatleben haben. Ich glaube, so ziemlich das, was jeder andere Mensch auch tun würde, wenn er Freizeit hat. Also ich gehe auch gern mal irgendwie in die Kneipe, trinke einen über den Durst oder feier am Wochenende oder fahre einen Urlaub. Urlaub ist eine tolle Sache. Ich komme gerade erst aus dem Urlaub, aber also es gibt halt irgendwie noch ganz viele Sachen, die du machen kannst, außer im Studio zu stehen und Interviews zu geben, zum Beispiel. genau, Interviews geben oder vielleicht auch einfach mal wieder rausgehen, schwimmen, die Welt entdecken, keine Ahnung, einen guten Film gucken, ihr wisst schon. Ich meine, wenn du Freizeit hast, machst du halt das, worauf du Bock hast. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, Synchronsprecher/Schauspieler zu werden? Du hast ja gesagt, es könnte mitunter schwierig werden. Ja, naja, also wenn du es ernst meinst, wenn du wirklich weißt, was da auf dich zukommt, das kannst du vorher in der Regel nicht wissen, aber dann versuch's, mach eine gute, fundierte Ausbildung, bei der du dich wohlfühlst, mach das in der Stadt, in der du dich wohlfühlst, dann such dir nach der Ausbildung eine Möglichkeit, das zu machen. Also bewirb dich und nimm's ernst. Also das ist das Einzige, was ich den Leuten sagen kann, die synchron machen wollen oder auch Schauspieler sein wollen. Nehmen es verdammt nochmal ernst, weil das ist klar, du kannst mal Glück haben und es läuft für 2, 3 Jahre, ohne dass du irgendwie groß was dazu tust. Aber das wird in der Regel nicht passieren. Du musst ganz, ganz hart dafür arbeiten, dass du dich irgendwann so weit durchgesetzt hast, dass du regelmäßig besetzt wirst und regelmäßig ganz gut zu tun hast. Und erst dann kannst du davon leben. Wirklich. Und erst dann hast du eine Planungssicherheit ein Stück weit. Und bis dahin bringst du mitunter auch mal Opfer, weil es am Ende des Monats so eng ist. Oder du kannst halt auch mal nicht irgendwie einen gemeinsamen Urlaub planen oder geschweige denn Zukunft mit Kindern. Das sind alles Dinge, die stellst du als freiberuflicher Schauspieler erstmal so ein bisschen hinten an mitunter. Von daher sollte man sich schon relativ genau darüber im Klaren sein, was man da macht, wenn man das in Angriff nimmt. Also wer nicht gerade aus reichem Hause kommt und gesegnet ist oder das größte Gott-Talent unter der Sonne ist, der muss hart dafür arbeiten, dass er mit dem Job Erfolg hat. Gibt es denn zum Abschluss noch was, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, klar. Also ich habe ja gerade erst so ein paar von euch kennengelernt auf der Animagic, die paar Tausend, die da so hingehen. Und von denen, die paar hundert, die so bei uns vorbeigeschaut haben. Nee, ich finde das doch faszinierend, was für eine Vielfalt so in eurer Szene herrscht. Und also sei es vom Cosplay bis hin über irgendwelche Fansynchro-Sachen oder deutsche Zeichner auch, also auch Hobbyzeichner, Profizeichner, die auch einfach Manga zeichnen. Das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass es inzwischen so viele davon gibt. Zu der Zeit, als ich aufgehört habe zu lesen, gab es sage und schreibe einen. Aber und was der gezeichnet hat, mochte ich einfach nicht. Aber nein, Das auch noch. also ja, das ist echt dumm. Aber nee, also ich war echt fasziniert davon, wie lebendig sich die Szene vielleicht auch entwickelt hat. Also wo das zu der Zeit, als ich das noch selber so ein bisschen mitgemacht habe, noch sehr chaotisch und mit so einem gewissen, ja, wir gucken mal, was das wird, passiert ist, hat es doch deutlich an Professionalität gewonnen, so Sachen, so Veranstaltungen wie die Animagic oder so. Und prinzipiell habe ich das Gefühl, dass die Szene inzwischen wieder recht lebendig ist. Und auch wenn es dir zwischendurch mal nicht so war und auch inzwischen die Akzeptanz für deutsche Fassungen wesentlich höher ist, als das früher mal war. Vielleicht zu Recht, weil die Fassungen im Schnitt mit bösen Ausreißern, von denen mal abgesehen, doch wieder besser werden. Wenn man jetzt so an Anfang der 90er, ja, am Anfang, Mitte, Ende der 90er zurückdenkt, wo Sachen auf den Markt kamen für einen abartigen Preis, die du dir eigentlich nicht anhören konntest, dann geht es uns heute doch wieder eigentlich ganz gut. Also vielleicht noch nicht so gut, wie es in den 80ern, 90ern war, aber ich glaube, wir sind echt auf einem ganz guten Weg, was einen coolen, entspannten, qualitativ hochwertigen deutschen Anime-Markt angeht. Von daher, ich glaube, wir können da alle recht zufrieden sein. Das sind auf jeden Fall gute Abschlussworte. Ich hab's versucht, ich hab's versucht. Genau, denn das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es hat euch allen da draußen gefallen. Ich hoffe, auch du hattest Spaß, Uwe. Ja, absolut. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich oder würden wir uns natürlich über positive Bewertungen freuen und schreibt natürlich wieder fleißig Kommentare. Und ihr wisst ja, Uwe sieht alles. Das heißt, er wird. Ja, nicht vergessen, Uwe sieht alles. Das heißt, er wird, ja, alles lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.